Blut im Urin. Für alle. Deine Augen sind schön, so wie auch deine Haare sind. Und du bist auch ganz so braun, auf dieser eingestellten Welt. Und dein Wesen ist geliebt. Als Frau wirst du überall geschätzt und du bist hier wie ein Geld. Und alles sieht ganz ordentlich aus, nach der Arbeit nicht war. Da gehst du in der Suchenbahn. Ja, und dann der Stomme bleibt, der schreit raus, er sagt dir nur Blute Marie. Der reicht die Daumen, geht nach unten. 3 Wochen noch und dann ist Schluss. Hämatorie, denn die Daumen geht nach unten. Wie lange noch? Es ist zu spät für sie. Thank you.